Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast von René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Heute was ganz Besonderes. René ist auch hier und glücklicherweise ist er hier. Denn hier ist der Mann, der normalerweise freitags im Gefängnis ist. Genau. Und ja, ihr habt schon gemerkt, heute ist ausnahmsweise mal Freitag. Hallo und herzlich willkommen erstmal an alle Zuhörer. Hallo René und ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist, Stefan. Genau. Weil das ist ja donnerstags jetzt nicht mehr so oft möglich. Ich glaube ja, dass dir dein Zahnarzt wichtiger ist als unsere Podcast-Aufzeichnung. Die Gesundheit ist wichtiger und ich könnte dir Story erzählen, was heute noch alles passiert ist, aber das mache ich nach der Sendung. Oh, nein, alles gut. Zähne sind noch da, aber ja, wir mussten verschieben auf Freitag, aber René wäre ja fast gar nicht gekommen. Genau, also kurz zu meinem beinahe Gefängnisaufenthalt. Ich habe eine Melone fotografiert im Lidl und ich bin mit einem blauen Auge weggekommen, mit einer Verwarnung des, wie sagt man, Supermarktdetektivs? Ja. Ja, genau. Des Aufpassers. Ja, weil, wie er mich aufklärte, ist das Industriespionage und ja, die Melone. Genau, also wenn ihr Montag in euren Supermarkt des Vertrauens geht, vielleicht hängt René dort an der Wand mit einem großen Wanted-Schriftzug. Ja. So, und René, weil wir ja Autor sind, das haben wir noch gar nicht verraten, aber es hört also, ja vielleicht glaub, an der Atmosphäre, ja. Macht René mal wieder Fotos, hallo, für unseren Instagram-Account. Genau, da ist in den letzten Tagen nicht viel passiert. Wir mussten arbeiten. Sommerloch. Ja. Nee, siehst du, ich muss nicht arbeiten. Ach so, okay. Ja, für mich war das Sommerloch. Erklärt sich jetzt nicht, okay. Nein, das war Strandwetter oder Freibadwetter. Diese Woche? Letzte Woche. Ach so, letzte Woche. Ja, ja, okay. Ja. Der Sommer ist ja vorbei jetzt, habe ich gehört. Der Sommer ist vorbei, aber ich weiß jetzt nicht, nach Spanien und da sind wir schon fast beim ersten Housekeeping-Thema. Urlaubsvertretung wird. Nein. Gemacht. Wir müssen uns überlegen. Er hat mir da gar nichts verraten. Stimmt. Ich hatte mir eigentlich eine Menge aufgeschrieben. Ich hatte den Zettel jetzt nur liegen lassen. Okay. Ja, ich bin nicht so gut vorbereitet wie du. Ja gut, das kennen wir ja. Ist ja schließlich die 10. Folge in dieser Staffel. Genau. Nein, das heißt, du gehst in Urlaub und ich die nächste Folge... Urlaub und ich muss mal gucken, ich wollte schauen, ob du uns das zeitlich trifft oder vielleicht trifft es uns ja auch gar nicht. Okay. Ja. Ach, mal gucken, das wird bestimmt eine coole Folge in die nächste Folge. Aber wir sind ja erstmal bei der aktuellen. Wir verraten euch erstmal, wo wir stehen. Wir sind nämlich in Berlin und zwar stehen wir genau am U-Bahnhof Spittelmarkt. Ja, wir stehen, wenn ich es richtig sehe, auf der Fischerinsel. Ne? Ja, direkt am Wasser. Das ehemalige Köln. Ja, ne? Mit C. Und richtig. Hier Köln ist der Ursprung See. Berlins fast. Ja, ist ja direkt Seite in der Nähe vom genau, Annex. Das gehört zum alten Berlin. Genau. Ja. Und die Fischerinsel ist, um es genau zu nehmen, nur der Mittelteil von Köln, weil der nördliche Teil ist die Museumsinsel. Museumsinsel, genau, wollte ich gerade sagen. Und diese ganze Insel Köln nennt sich die Spreeinsel. So. Ja. Da haben wir noch ein paar Berlin-Informationen rübergegeben. Genau, wir waren ja neulich schon mal so in der Gegend so ein bisschen, aber heute sind wir mal auf einer anderen Seite. Ja, wir haben ja auch bisschen über Berlin weiter. Schon ein bisschen gesprochen, also für die unter euch, die die Berlin-Folge gehört haben, die haben zumindest von Köln schon mal was gehört. Auf jeden Fall. Na? Ja. Ja, was haben wir heute vor, René? Wir wollen da nicht zu viel verraten, weil wir die Standorte wechseln heute. Genau, wir wechseln die Standorte. Und wir fahren Bus, habe ich gehört. Da freue ich mich drauf. Ja, wir fahren ein bisschen mit dem ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr. Sehr gut. Ja, und genau, weil unser Thema heute ist, wollen wir schon verraten oder wollen wir kurz über letzte Sendung Feedback irgendwie? Ja, wir treiben die Spannung noch ein bisschen auf den Höhepunkt. Wir fangen mit dem Housekeeping an. Ja. Wollen wir ein bisschen laufen? Oder? Ich habe Angst wegen Wind und ich habe Angst, dass ich dann nicht ins Mikrofon spreche. Ach so, spreche, okay. Richtig, ja. Das haben wir uns ja vorgenommen. Es sei denn, die stören die Leute, die gerade um uns rumstehen. Nee. Also wir können ja mal beschreiben. Wir stehen hier so ein bisschen geschützt in einem, ja, wie sagt man, in so einer Häuserschlucht? Oder in einem dieser auf der Fischerinsel. Die typischen Hochhäuser. Genau, für die Fischerinsel typischen Wohnhäuser. Ich hoffe, es halt nicht so sehr. Etage mit Büros. Gewerbe, sind, ja. Es kann sein, dass wir hinter der Scheibe tatsächlich jemand mithört, weil das sind wir jetzt nicht, wenn die Jalousie halt unten. Aber dann ist. Haben wir einen Zuhörer. Ja, und wir mussten auch schon einmal den Standort wechseln, weil mir das Kindergeplärre zu laut war. Ja, aber ihr müsst wissen, René und Kinder, das ist so heikles Thema. Nein. René hat selber Kinder. Also. Wenn man einfach fünf, sechs Kinder hinter sich hat, dann... Genau. Ja, nee, kurz zum Feedback auf die letzte Sendung. Ja. Also ich wurde angesprochen und ich fragte dann, worum es dann thematisch ging. Und dann sagte derjenige, ja, irgendwie erzählte ich, dass ich mal in der U-Bahn über Kopfhörer Musik gehört hatte und die Kopfhörer steckten gar nicht im Handy. Und jetzt hatte ich überlegt, wann das in der letzten Folge gewesen sein soll. Das war eine ältere Folge. Das ist schon ein paar Jahre her. Die U-Bahn-Story war es mit der Brille beim letzten Mal. Achso, habe ich das erzählt mit den Kopfhörern? Nee, das war eine andere Folge. Meine Erinnerung ist irgendwie eine Folge von vor über 8 Jahren. Aber ist ja beim Podcast ist das ja egal, weil das ist ja... Also so viel zum Thema Feedback zur letzten Folge. Also natürlich könnt ihr auch Feedback zu vorangegangenen Folgen geben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ganz zu der aktuellen Folge kam einfach nur positives Feedback, dass es so gut rüberkommt. Sehr schön, das freut mich. Genau. Unser Jahresrückblick, Halbjahresrückblick. Ja, so generell, das war so ein allgemeines Feedback. Ja. Das habe ich auch schon viel gehört. Ja, das ist schön. Und wenn ihr ähnliches Feedback habt oder anderes Feedback, dann her damit. Schickt uns das natürlich sehr gern zu. Ihr könnt es dann heute auch einsprechen. Ja. Und oder wir machen es mal so, wenn ihr uns welche schickt, schriftlich, dann lassen wir das mit französischem Akzent vorlesen. Das wäre auch eine Variante. Ja. Hallo Stefan, hallo René. Hallo Stefan, hallo René. Hallo. Ich habe euren Podcast gehört und ich finde euren Podcast sehr unterhaltsam. Machst du dich gerade lustig über den französischen Akzent? Ich finde den ziemlich klasse. Das stimmt, ja. Du kannst den auch sehr gut nachmachen, finde ich. Ja. Kannst du das so einsprechen? Ja, vielleicht sollte man das ist so die billige Variante dann. Wir haben halt nur Low Budget, ist halt, nein. Nee, siehst du, ich lerne gerade Spanisch. Für den Urlaub. Aber buenas dias, buenas noches. Gracias. Ja, gracias, okay. Ich habe auch gerade ein Projekt, wo wir spanische Texte. Ach, tatsächlich? Rein, ja. Gut, aber vielleicht zu der spanischen Geschichte später mehr, wenn es besser passt. Ich glaube, wir müssen langsam los, sonst wird das wieder ein pickepacke voller Podcast. Sind es schon 11 Minuten? Nee. Nein. Nee, also das heißt, Thema heute ist Buch. Ja, wir reden über Bücher. Genau. Und jetzt werden viele sagen, was für ein Ding? Ja. Genau. Bücher. Das Ding mit den bedruckten Seiten. Was aber gar nicht so einen schlechten Ruf bei den modernen Menschen hat, wie man vermuten mag, weil ich höre oft Leute, die E-Book-Reader haben, die lesen tatsächlich lieber doch ein Papierbuch. Ja. Geht mir übrigens genauso. Ist noch was von der Haptik her was anderes. Ja. Und daher Nachhaltigkeit, das war auch ein Thema unseres Podcasts in der Vergangenheit. Ein sehr cooler Podcast. Ja, das ist ja gerade ein Thema, ist überall, hatte ich mal geguckt, ob ein E-Book nachhaltiger ist oder ein Papierbuch. Und? Was meinst du? Na gut, aufgrund der Elektronik könnte es vielleicht schwieriger werden, oder? Ja, die Herstellung eines Buches ist das Problem. Ein Papierbuch ist natürlich, jetzt wenn es neu aufgelegt wird, ein bisschen aufwendiger. Ja. Als früher. Ressourcentechnisch. Also man braucht mehr Ressourcen als ein E-Book. Okay. Ja? Und von daher, also alte gedruckte Bücher machen natürlich, sind vom ökologischen Fußabdruck. Kann man ja. Okay, weil die sind halt da. Ja. Aber Neuauflagen sind halt digital eigentlich nachhaltiger. Aber dann passt ja das, was wir heute uns angucken, weil da geht es ja auch um Bücher, die vielleicht schon etwas älter sind teilweise und nicht nagelneu sind vielleicht. Also, da können wir direkt anscheinend Bookcrossing. Ja, wir reden heute über Bookcrossing. Das ist ja ein Thema. Genau, und damit verbunden ist natürlich auch die sogenannte... Warte nicht so viel, nein. Okay. Warte nicht. Nein. Erstmal zum Bookcrossing, wer nicht weiß, was es ist. Bookcrossing ist ein Buch, was man gelesen hat, einfach irgendwo abzulegen, dass es sich jemand anders nehmen kann. Genau. Und Bookcrossing geht noch ein Stück weiter. Das hat so ein bisschen diesen Geocaching-Aspekt mit drin. Also das Buch wird nicht versteckt. Da muss ich auch dran denken, genau. Ja. Also auch nochmal da ein Hinweis auf die Geocaching-Folge, die wir vor nicht allzu langer Zeit hatten. Ja, also das Buch wird nicht versteckt, sondern das Buch wird quasi registriert im Internet. Unter bookcrossing.com kann man sich dann so einen Code holen für ein Buch. Den trägt man dann in das Buch ein, genau. Oder macht einen Aufkleber in das Buch. Und dann kann man verfolgen, wo dieses Buch überall lang wandert. Und man kann kommentieren. Davon lebt dieses Bookcrossing. Ja. Und ich habe gelesen, also fürs Kommentieren braucht man sich da gar nicht anmelden. Nee, das stimmt. Aber wenn man selbst Bücher sozusagen in die Schleife schicken will, dann muss man sich anmelden. Also ich habe tatsächlich ein Buch, also ich habe ungefähr, so 60, 80 Bücher ins Rennen geschickt bisher. Und eins davon ist sogar bis Italien gekommen. Echt? Ja. Wobei man sagen muss, dass natürlich das Feedback extrem gering ist. Also viele der Bücher werden gar nicht registriert. Ne? Echt? Jetzt kommt es natürlich, oder werden nicht gelockt. Sagen wir so, ne? Das kommt natürlich auch darauf an, wo man so ein Buch dann hinlegt, weil Ich meine, in vielen Fällen wird es vielleicht als Müll oder so. Das habe ich auch gelesen. Also nee, manchmal tauchen die Bücher jahrelang nicht mehr auf. Ja. Also sowas kann dann auch passieren, ne? Genau. Weißt du, wie lange das Posting schon gibt? Oder so? Seit 2001. Ach so, ja. So jung ist das? Und zwar hat der Amerikaner Ron Hornbaker, der hatte die Idee, die Bücher in die Freiheit zu entlassen. Also so eine Art freien Buchclub zu erfinden. Und da ist es gestartet. Aber der Anfang war halt ein bisschen kompliziert. Aber erst nachdem sozusagen darüber in Zeitungen und im Fernsehen berichtet wurde, dann gab es auch mehr Interesse und Andrang. Ne? Und seitdem läuft das viel besser. Ja. Und von 2015 habe ich Zahlen, August 2015, weltweit gibt es 1,4 Millionen Bookquosser, also Mitglieder weltweit, die mehr als 11 Millionen Bücher sozusagen dort registriert haben. In Deutschland zum Vergleich zu 1,4 Millionen 745, also das ist schon die Hälfte, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich bin... Mehr als die Hälfte. Also du kommst ja mal, bei Bookcrossing ist es halt so, du kannst es, wie gesagt, hinlegen, wo du willst. Ja. Deswegen ist es schwierig, jetzt so eine Bücher an irgendeinem festen Ort zu finden. Ja. Also mir sind bisher erst zwei, glaube ich, Bookcrossing-Bücher in die Hände gekommen. Aber das heißt, das Bookcrossing hat nicht direkt mit unserem anderen Thema zu tun? Nee, überhaupt nicht. Okay, das hätte ich gedacht, dass es verbunden ist. Es ist eher so, dass die Bookcrossing-Szene nutzt diese andere Möglichkeit, die wir uns gleich mal angucken. Als Ablage sozusagen. Also wir gehen gleich mal zu einem Ort. Ihr dürft dann mal erraten, wo wir sind. Vielleicht hört man es an den Geräuschen. Ja. Und nein, das ist keine Müllverbrennungsanlage. Ja. Und auch die orangenen Tonnen sind nicht wirklich... Ja, genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der von euch irgendwie Bücher rumliegen hat, die er nicht mehr braucht, also wegwerfen ist in meinen Augen die letzte. Naja, ein Buch sollte man sowieso nicht wegwerfen, dann lieber weitergeben, dann hat noch jemand was von. Und was ich aber auch interessant fand, ist wie beim Geocaching, es gibt eine große Community, die auch regelmäßig so eine Treffen macht dann. Und es gibt verschiedene Variationen von Bookcrossing, sowas wie Bookwing, Bookway, Bookbox, Bookspiral, also wo man Spiele, also verschiedene Spiele sind das quasi, ne? Zum Beispiel, da geht es zum Beispiel im Bookwing ist, dass einer ein Buch in die Wege leitet sozusagen, auf den Weg schickt, über verschiedene Stationen und am Ende der Kette schickt das einer wieder zurück. Okay. Und das gibt's auch mit Säen von Büchern sozusagen, dass man ein ganzes Paket an Büchern losschickt. Ja. Und das sind so die Variationen, habe ich so verstanden. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass man Bücher aktiv auch suchen und tauschen kann. Ne? Also, das kann man auch machen, ja. Also das Gute ist halt wirklich, du musst nicht Mitglied von irgendeiner, also du musst keinen Account haben, wie du schon gesagt hast, sondern das kann halt jeder machen. Ja. Ne? Und wen es interessiert, der macht halt diesen Bookcrossing-Aufkleber ein und registriert es. Und wer keinen Bock hat, der macht halt Bookcrossing ohne Aufkleber. Der legt sein Buch einfach irgendwo hin, wo es jemand anders lesen kann. Aber du hast vollkommen recht. Also es erinnert mich wirklich total an das Geocaching. Ne? Also es sind ja so gewisse Parallelen zu erkennen. Ja, gut. Und ich kannte es nicht, ehrlich gesagt. Na siehste, dann hoffe ich, dass ihr das vielleicht auch noch nicht kanntet und jetzt, wo ihr es hört, vielleicht ein bisschen neugierig sein. Interessante Sache. Dann geht auf bookcrossing.com oder guckt mal durch eure Bücher durch, weil die nehmen auch nur unnötig Platz weg. Die verstauben da im Regal bis zum Lebensende. Da kann man sich vielleicht von dem einen oder anderen Buch erleichtern und vor allem dann vielleicht auch über den Bookcrossing-Weg neue Leute kennenlernen. Na, neue Bücher auch. Aber neue Bücher auch, ja. Man kann ja auch selber dann... Du willst mal nur Leute kennenlernen. Ja, aber wieso? Man kommt doch da in die Community. Und, also ich habe mit den Leuten da nichts zu tun. Nee? Aber, weil du diese Spiele hier nicht kennst. Da lernst du dann wahrscheinlich Leute kennen. Okay. Ja. Gut. Ja, gut. Du hast ja eine Familie. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal in den Ort, weil das ist Ortswechsel. Dann vielleicht auch der Ort, da lernt man auch Leute kennen. Und ja. Wir haben ja noch eine andere Sache. Ich habe ein Hervorhängeschloss dabei. Sehr gut. Ich will noch nicht verraten, was aber hier ist ein Brückengeländer. Zwei Tipps schon mal an euch. Ja. Ein Vorhängeschloss und Stefan und ich werden sich heute noch sehr nahe kommen. Oh. Ja. Vielleicht habt ihr schon eine Vorahnung. Ja. Ich werde nicht auf die Knie gehen, Stefan, so viel könnt ihr jetzt schon verraten. Gut, das hätte ich, dann hätte ich dir auch ein paar gescheuert, aber ist okay. Oder das Knie angehoben. Ja, genau. Genau. Deswegen, wir wechseln mal kurz den Ort, gehen ein paar Schritte und hören uns gleich wieder. So, wir sind wieder da. Ja, ein bisschen laut hier. Ja, wir sind hier mitten in Berlin. Berufsverkehr, aber wir haben ein schönes Panorama auf dem Fernsehturm. Da wird René gleich mal ein Foto machen. Und hier vorsehen wir auch noch was. Da steht drauf, Bücher für alle. Ja, mehr wird erstmal nicht verraten. Ach so. Ihr sollt doch erraten am Geräusch, wo wir jetzt wohl gleich reingehen. Also schon mal so viel soll verraten. Stefan und ich werden jetzt einen Ort betreten. Wollen wir mal rübergehen? Geh mal. Okay. Lasst euch von dem Lärm nicht stören. Wir sind jetzt übrigens an der Gertraudenstraße. Das ist die Straße, die wir im Geocaching-Podcast noch benamen wollen. Ja, genau. Da haben wir das ja auch gleich getan. So. Ich mach mal die Tür auf. Nee. Geh mal rein. Oh, ganz schön mausend hier aus. Oh. Ich muss auf die Seite, ne? Oh ja. Und du musst ein bisschen... Mach dich mal nicht so fett. Von außen sieht das jetzt ein bisschen total bescheuert aus. Weil, das kann sein, dass... Oh, ja. Also... Es ist mir peinlich. Ja, ich muss meine Tasche auf. Oh Gott, zum Glück haben wir kein Fernsehteam dabei. Ist das bescheuert. Also von außen sieht es bestimmt wirklich ein bisschen... Na, jetzt ist ein bisschen Luft zwischen uns, dann geht das. Ne? Genau. So, wir stehen jetzt... Wir sind lauter Bücher, was hat denn das zu bedeuten? Ja, wir haben ja gesagt, es hat mit Büchern zu tun. Oh, jetzt wird es dunkel. Nein, okay. Die Akustik ist auch sehr cool. Ja, ja, ich glaube, es ist von früher kennt man das noch. Zwar nicht in Gelb, aber in Orange. Und René filmt fleißig. Ja. Wir sind in einer... Bücherzelle. Also jetzt werden einige sagen, wie, ich kenne eine Gefängniszelle, ich kenne eine Telefonzelle, was ist da eine Bücherzelle? Ja, jetzt müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, zwei erwachsene Männer stehen zusammen in einer Telefonzelle, und in der ein Bücherregal eingebaut ist. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viel Platz hier ist. Ja. Ja, im Video sieht man es vielleicht, wenn wir das Video online stellen. Ja. Genau, also Bücherzelle. Hier gibt es Bücher. Es sieht wie ein Teil eines Wohnzimmers sieht es aus. Genau, dann guck mal, was hier, ob hier was für Tolles ist. Ich habe hier eins. Und die sehen, guck mal, Fliegen. Oh, der ist sogar recht neu. 50 Jahre Internet. Vier-Schanzentournee. Oh, schön. Das schenke ich dir schon. Kannst du mit Hause nehmen. Ich habe leider, mein Rucksack ist voll. Private Altersversorge. Ja, also, oh. Oh, die sämtliche Themen sind hier. Ist es von dir? Steht noch dein Name drin? Es ist tatsächlich so, dass ich in diese Zelle hier auch schon Bücher gestellt habe. Also das Prinzip ist ganz einfach. Bücher, die man nicht mehr lesen will. Die stellt man dahin. Die stellt man einfach hier in diese Telefonzelle. In diesen Bücherschrank. Und dafür, oh, guck mal, ganz alte, die gesammelten Werke. Oh ja. Von Björnes, was? Keine Ahnung. Björnes Sterne, Björneson. Gesammelte Werke, Volksausgabe für in 5 Bänden. Ja, wie stellt man dann, seine Bücher stellt man rein und nimmt sich nach Bedarf welche mit. Man muss dazu sagen, dass diese Zelle hier relativ karg ist. Also die ist gut gefüllt. Aber ist so zum Kennenlernen mal ganz gut. Das bessere Gesetzbuch. Leimhaftungs- und Elternverfügung, Geschlechtsverkehrsordnung. Nimm noch mit. Ah, warte, das ist aber wirklich gut, das nehme ich wirklich mit. Also es erinnert von der Aufmachung wie so ein Bundesgesetzbuch, aber das ist eher es ist mehr humormäßig gedacht oder also hier über gewisse Gesetze. Bei einem nahen Vomitismus ist unverzüglich eine weiche, saugfähige Unterlage aufzusuchen, wie etwa ein Sofa, ein Sessel, ein Bett oder ein Teppich. Hast du jetzt irgendwas, müssen wir jetzt sagen, dass diese Folge erst ab 18 ist oder nein? Vomität, du hast sich übergeben. Ja. Ja, sehr cool. Nehme ich mit. Habe ich was zu lesen. Du Fremdwortführer. Ja. Aber was ich interessant finde, also hier gibt es ja sämtliche... Das große kleine Latinium. Mit CD. Mit CD, ja. CD. Die hat noch keiner genutzt. Ja, genau. Aber wirklich, also deutsch und fremdsprachig auch, alt und neu und diverse Themen. Das ist sehr interessant. Also die Merkwürdigkeiten des Lebens. Ja. Das ist heute zum Beispiel eine hier in dieser Zelle. Ja, also wie gesagt, ihr könnt eure Bücher reinstellen, liebe Kinder. Ihr natürlich nicht. Eure Schulbücher bleiben schön da, wo sie sind. Was ist denn das hier? Mathe für andere? Ja, ist tatsächlich. Ne? Echt? Das ist Mathebogen. Sekundarstufe 1. Ach so, ja, schon. Danke, klasse. Vielleicht lohnt es sich auch, wenn man mal so ein Buch verbummelt hat, einfach hier durch die Telefonzelle. Vielleicht findet man es wieder, ja. Also sehr interessant. Also ich kann da vielleicht noch mal ein paar Fakten dazu nennen. Mach das, dann kann ich das lesen. Genau. Also wir reden hier von so einem sogenannten Bücherschrank, ne? Und die stellt man halt an öffentlichen Orten auf, dass sie quasi nach Möglichkeit rund um die Uhr zu sehen sind. Und man kann hier dann Bücher kostenlos, anonym und ohne Formalitäten sozusagen für den Tausch reinlegen oder auch mitnehmen entsprechend, ne? Und seit den 1990er Jahren hat sich das etabliert und das Ziel ist einfach, öffentliche Literatur zu tauschen. Ne? Ja, die Anfänge gab es in Darmstadt und Hannover und auch hier gibt es viele Varianten. das ist ja jetzt hier sozusagen ein fester Standort, das war sozusagen der Ursprung, aber es gibt zum Beispiel auch rollende Varianten, also da gibt es verschiedene Abweichungen, aber ich glaube, das hier ist die klassische Variante. Ne? Ja. Bei Wikipedia gibt es übrigens einen Artikel über Bücherzellen und ja. der weist auch ein paar Standorte, zumindest hier in Berlin, aus. Ja, es gibt, in Wikipedia gibt es Listen von Deutschland, Österreich und schweizerischen Bücherschränken sozusagen, Standorten. Das Ganze wird gefördert und finanziert durch unterschiedliche Träger. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Okay. Und was interessant ist, das steht ja hier im öffentlichen Raum, aber ich finde, es sieht soweit ganz okay aus, ne? Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich vermute, es liegt auch daran, von außen als normaler Mensch, der das nicht auf dem Schirm hat, denkst du, das ist eine Telefonzelle und läuft dran vorbei. Ja, wobei die ja orange ist und nicht gelb, ne? Wie eine klassische Zelle. Aber nein, ich habe gelesen, es gibt Paten, die sozusagen so ein bisschen da ein Auge drauf haben. Okay. Und wenn irgendwas ist, dann gucken die, dass die sozusagen halbwegs sauber gehalten bleiben. Guck mal, das hier ist sogar ein Altdeutsch. Ja. Hier, guck mal. Richtig altes Buch, in Altdeutsch geschrieben. Das ist schwer zu lesen, ja. Ja. Ich will noch eine Anekdote kurz dazwischen werfen. Und zwar gab es jetzt vor kurzem den Fall, da ist eine Telefonzelle der Deutschen Telekom okkupiert worden. Ja. Da haben Leute zusätzlich zur Telefonzelle Regale reingebaut und Bücher reingestellt. Ach so, aber das war trotzdem noch eine Telefonzelle. War trotzdem noch eine vollfunktionsfähige Telefonzelle. Okay. Die Telekom hat nicht sehr professionell in meinen Augen reagiert. Sie hat die Zelle zugesperrt, hat einen Zettel rangemacht und hat gesagt, Vandalismus. Der Urheber möge sich melden. Vandalismus, Anzeige ist erstattet. Ja. Ne? Die Leute, die dazu interviewt wurden, ne, Passanten, die haben das überhaupt nicht verstanden, ne? Und die Telekom hat sich dann rausgeredet und hat gesagt mit, das ist Sachbeschädigung, ja. Die Telefonzelle ist so nicht mehr nutzbar, ne? Wobei die nicht beschädigt war, also die konnte man, hätte man noch voll benutzen können. Und das ist auch ein bisschen Zusatzfeature. Also, ja, eigentlich ja. Ja, ja gut, aber so ist das manchmal, ne? Also da haben wahrscheinlich einige im Büro keinen Spaß verstanden. Aber ja, traurig, weil ich finde das eigentlich eine super Sache und ich bin der Meinung, so eine Telefonzelle soll doch Menschen miteinander verbinden. Und, so wie das, heute? Und das richtig. Und das jetzt kombiniert mit einer Bücherzelle. Ja. Macht es doch eigentlich dann den Zweck noch mehr klar. Auf jeden Fall. Wir werden hier schon komisch angeguckt. Ja. Ich habe gerade gedacht, die zwei kommen hier auch rein. Ja. Ich komme auch noch mit dazu. Das hier ist jetzt eine Kuschelzelle. Genau. Die Luft wird langsam eng, dünn. Und, die Scheiben sind auch so beschlagen. Liegt es an unserem Atem? Achso, nein. Apropos, ich wollte eigentlich mich ja vorbereiten. Echt? Also ich kann da mal kurz zu dieser Bücherzelle was erzählen. Zu dieser speziellen hier? Ja. Die steht nämlich genau vor der Schwimmhalle in der Fischerinsel in der Gertraudenstraße, hatten wir schon gesagt. Und zwar seit dem 18. Mai 2016. Nee, jetzt sprüht sich René ein. Und jetzt kommen gerade zwei vorbei. Ja. Okay. Jetzt hast du mich eingedieselt. Okay. So. Du hättest da mal was Dezenteres nehmen können. Also wenn wir gleich einen Asthmaanfall kriegen, dann wisst ihr warum. Bist du Asthmatiker, soll ich dich voll fragen können? Genau. Jetzt habe ich mein Buch hier so blöd eingepackt. Ja. Nein, pass auf. Und zwar, diese Bücherzelle wurde vom Verein Die Reha initiiert und aufgebaut. Und zwar ist das ein Verein für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und die hatten das Ziel, also es ist ein soziales Unternehmen in dem Bereich Behindertenhilfe, psychosoziale Dienste, berufliche Integration und Bildung. Und die haben diese Telefonzelle, das war ja mal eine, zur Bücherbox umgebaut. Und in den, genau, die Bücherregale, da stellte halt der Verein einen Büchertisch, gut erhaltene Bücher zur Verfügung. Die kann man, wie wir schon festgestellt haben, kostenlos mitnehmen. Und man kann ja auch wieder Bücher ablegen. Ich habe ja auch ein sehr gut erhaltenes Exemplar. Ja. Und zwar von 1894. Wow. Die Abhandlung über Variationsrechnung, zweiter Teil, mit TH, zweiter Teil. Ja. Ist cool. Ich muss ja ehrlich zugeben. Und hier die Piratenpartei, alles klar zum Entern. Ja. Ja. Also man kriegt auch sehr aktuelle Bücher, muss man sagen. Yes, we can. Michael Moore, ultimativer Wahlführer. Ich habe auch schon hier, ich bin wieder hier, dieses Hitler-Buch. Ach ja. Hatte ich auch schon aus der Bücherzelle geholt. Ist das hier? Roter Rausch. Ja, von Romane, Klassik, Fachliteratur. Repertorium der höheren Mathematik. Also hier ist alles dabei. Hier hat einer Mathe hingeschmissen, würde ich mal sagen. Genau, mit der gerade Schulferien hat er schnell noch hier alles abgelegt. Ich glaube, das ist eher so ein Student hier. Oh, von 1900, guck mal, Druck und Verlag. Ja, ich mache mal kurz 1900. Das Latein. Ja, das kleine Latinium habe ich auch schon gesehen hier. Oder die Verbtabellen. Kreative Ideen fürs Kinderzimmer. Mann. So viele Bücher, ey. Ich glaube, wir werden beobachtet. Nein. Doch, hier steht einer. Ja, das ist so ein älterer Herr. Ich glaube, der spielt Pokémon Go. Okay. Weil der war auch in die Bücherzelle. Ja. Aber sehr interessant, wobei ich, also ich muss ja zugeben, wenn ich lese, dann ist das mehr Fachliteratur aus beruflichen Gründen. Wink mal, ich glaube, wir werden fotografiert. So richtige Bücher, dann mach du da. wollen wir ihm Platz anbieten? Nein. Ja, und wie gesagt, also so lesen in meiner Freizeit, wenn es keine Fachliteratur ist, da bin ich gar nicht so. Okay. Aber da bist du ganz anders. Also ich lese viel, aber ich würde mal sagen, das Fachgespräch machen wir dann in entspannterer Atmosphäre, wo ich nicht deine Nasenspitze im Gesicht habe. Okay. Wer hat denn hier die lange Nase? Nein. ja. Wir werden den Podcast jetzt an dieser Stelle enterotisieren und einen Ort wechseln. Enterotisieren. Nicht, dass du hier noch hinbrichst. Genau, bevor hier auch Leute anfangen, Schlangen zu stehen, ist es tatsächlich so, in der Bücherzelle, die ich sonst in meinem Umfeld besuche, da ist wirklich mit Anstehen. Also, ja? Die ist so gut besucht und die ist auch so mega voll. Ja, warum baut man nicht eine größere hin? Ja, da kommen wir gleich zu. Der nächste Ort, wir wollen noch nicht verraten. Ist eine große Bücherzelle. Ist eine große Bücherzelle. Ah, ne? Okay. Und achso, und nicht vergessen, wir haben immer noch das Schloss. Ja, das brauchen wir da. Wir sind jetzt uns ein bisschen näher gekommen. Ich glaube, jetzt kann das Schloss da noch zum Einsatz kommen. Ja, das ist schön. Da findet das Thema endlich ein Happy End. Genau. Aber sehr, sehr coole Sache. Also wie gesagt, ich persönlich kannte das noch nicht. Ja. Und wir sehen, hier oben ist auch ein Licht, was an die Stromversorgung angeschlossen ist, vermutlich. Auf dem Dach ist eine Solarzelle. Solarzelle, genau. Okay. Und die Zellen werden teilweise gebaut von irgendwelchen Azubis von irgendwelchen Firmen. Also das sind dann auch so Beschäftigungsprojekte mit sozialen. Das heißt, man kann auch nachzählen. Ja, das heißt, die Zellen sind auch beleuchtet und gesponsert von, also arbeitszeitmäßig gesponsert von Leuten, die das unterstützen. Ja. Ich finde es eine mega coole Sache. Eine mega coole Sache und warte, ich nehme hier noch. Oh, erotische Fantasien. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Alles klar. Also auf. Dann müssen wir doch den U18 Trailer hier rein. Dann will ich eine kurze Passage raussuchen. Ja, bitte? So, wir können die rauspiepen, wenn sie zu versaut ist. An welcher Stelle sind die mal interessant? Das ist doch wie im Porno. Eigentlich, nee, ich dachte ganz vorne. Na, vorne. Im Porno macht man doch von hinten nach vorne den. Soll ich dir was heißer Eiscreme oder. Lippenstift. Was war hier? Über den Wolken. Martin rechtfertigte sich. Ich warte nur auf die Ärztin. Sie wollte mir rasch ein Rezept holen. Jetzt wurde der Arzt wütend. Was für eine Ärztin. Ihr Wunsch ist es nicht. Na, lass uns gehen. Komm. Genau. Wir gehen mal hier raus. Jetzt wird es wieder lauter. Wir wechseln den Ort. Wir setzen uns jetzt im Bus und fahren eine Runde. Wir fahren eine Runde Bus durch Berlin. Friedrichstraße. Ja. Also bis gleich. Wo man da reingucken kann. Wow. Anlässlich der Bücherverbrennung. Hm? Ja. Das heißt, werden wir jetzt nicht sehen. Ja, das ist auch ein Thema, was man, wenn wir heute schon über Bücher reden, auch mal ansprechen muss. Ne? Gehört halt dazu. Ja. Das ist halt ein. Das ist jetzt die Rückseite. Ist das immer so, wenn du Bus fährst? Ja. Das ist auch alles Humboldt-Uni dann schon. Das ist ein Riesengelände, ne? Habe ich gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Französische Straße auf der linken Seite ist jetzt Berliner Dom, französischer Dom. Nicht Berliner Dom, deutscher Dom. Ui, hier ist ganz viel Polizei. Ich glaube, die nächste Station ist es schon, ne? Während jetzt in der französischen Straße. Ja. Hier ist Galerie Lafayette, ne? Genau. Nee, ist noch nicht. Unter den Linden, Friedrichstraße. Ist schön laut. Da können wir auch unsere nächste Station. So, links ist die komische Opa. Ach so. Komisch hat übrigens nicht mit seltsam zu tun. Ist vielleicht ein berühmter Musiker? Du, René, wir haben nur ein Mikrofon, wir haben keine Kamera. Also, Riesenshow. Ja, Volkswagen. Da steht natürlich dann noch Lamborghini und so. Und Elektroautos. Und auf dem Ding, das ist der Show von Mercedes. Ja. Genau, und komische Oper kommt von Opera Comique. Und das hat irgendwie damit zu tun, weil die Oper nicht wie gewohnt irgendwie drei Akte oder so hat, sondern anders. Oh, okay. Das ist komische Oper, nicht weil der lustige Sachen. Also, ihr werdet ja hier mit Wissen vollgebannt. Straße. Und zwar den Teil der U-Bahn, der noch im Bau ist. Ja, wo U5 und U6 aufeinandertreffen bald. Genau, und jetzt stehen wir gleich noch mal mit der Meinung von Frau Klussmann, ein wahnsinnig großer Bücherladen. Ja. Wir steigen jetzt am Admiralspalast aus. Mit Blick auf den Tränenpalast. Ja. Aber dazu später. Ein bisschen leiser sprechen. Ist das mit dem Mikrofon okay? Ja. Gut. Weil wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und wir sind in Joachim Grimme Zentrum, ist das, ne? Ja, im Jakob und Wilhelm Grimme Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin. René winkt gerade. Also, unser Zuhörer konnte nicht bei uns bleiben, weil wir das machen. Wir machen das ein bisschen inkognito. Und hoffen, wir nicht erwischt. Und werden hoffentlich nicht erwischt, ja. Sonst muss René raus, ja. Also kleine Challenge an euch, Podcast-Aufzeichnung. Oder für euch, wir machen eine Challenge für euch, Podcast-Aufzeichnung in einer Bibliothek. Ja. Und was darf man nicht in einer Bibliothek? Quatschen. Essen. Also, so, dann packe ich mal das Brathähnchen aus. Also wir sind ja mittendrin in großen Bücherregalen. Ja, wir sitzen quasi, was ist das für eine Abteilung? Postmodernes Chaos, chaotische Postmodernes. Sind das OG, Bereich B, Regal 20. Genau, wenn ihr also dazu stoßen wollt. Beeilt euch. Wir sind vielleicht gar nicht mehr hier. Genau. Nein. Also. Willst du was zum Joachim Grimme Zentrum sagen oder sollen wir erst mal auf jeden sagen, Fall. Warum dieses Ding jetzt zu unserem Thema Buch passt? Ja, und hier steht als erstes Stichwort, wir brauchen das Schloss. Wir brauchen das Schloss. Richtig, richtig. Jetzt ist er mit dem Schloss natürlich voll daneben gegriffen. Also erstmal, wir sind in einer Bibliothek, weil die Bibliothek ist der Ort, wo man noch mehr Bücher kriegt als in einer Bücherzelle. Und es ist ja auch viel. Zwei, drei Bücher mehr. Ungefähr. Und wir sind hier nicht in einer kleinen Bibliothek. Ja, also es ist wirklich unglaublich, wie viele Bücher hier sind. Wahnsinn. Und du hast jetzt vielleicht nicht ganz genau gesehen, aber da ist eine Ecke mit ganz alten Schinken. Ja. Da frage ich mich, wer sich sowas noch anguckt. Ja, genau. Und der Grund, warum wir das Schloss brauchten, war, wir dürfen unsere Tasche natürlich nicht mit hier reinnehmen und haben deswegen einen dieser Schränke benutzt. Ja. Das ist voll nach hinten losgegangen. Das Schloss, was wir bei hatten, war zu groß. Ja. Der Bolzen hat nicht der gepasst. Der Bolzen hat nicht ins Loch gepasst. Gut. Also ich sehe schon, wir müssen doch einen FSK 18 Podcast. Nein. Und das Problem haben wir voll gelöst. Ich bin zu dem Sicherheitsmitarbeiter gegangen. Ich weiß nicht, ob er dem mich wieder erkannt du, hat. Ja. Bin zu mir gegangen und habe zu ihm gesagt, kann ich nochmal dein Schloss haben? Habe ihm meinen Ausweis in die Hand gedrückt. Ja. Und wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Jetzt wahrscheinlich nur noch eine halbe. Ja, ist jetzt 18.26 Uhr übrigens. Ja. Genau. Aber sehr interessant. Also wenn ich so an dir vorbeigucke, schaue ich in einen Mehretagen-Lesesaal. Das ist aber nur der kleine Lesesaal. Das ist nicht der, wo wir eben waren. Also das muss man, diese Bibliothek muss man sich so vorstellen. Das ist ein Gebäude wie ein Rechteck. Und in der Mitte des Rechtecks ist ein mehretagiger Lesesaal. Und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das muss man sich mal angucken. Ja. Und außenrum sind dann eben die ganzen Bücherregale auf, wie wir gerade sehen, 7 Etagen verteilt. Und man hat, das ist so, da wo die Bücherregale sind, ganz schmale Fenster. Und da, wo Leseecken sind, das sind immer größere Fenster. Das, größere Fenster, das genau. Sieht man auch von der S-Bahn, wenn man an der Friedrichstraße vorbeifährt. Ja, das Konzept dieser Bücherei ist, mit sehr viel Licht zu arbeiten. Deswegen der Lesesaal, den wir gesehen haben, der ist komplett von oben mit Glasdach. Ja. Und das heißt, du sitzt in diesem Lesesaal bei Tageslicht. Und eine lustige Sache, die ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, sind diese Parkuhren. Ja. Ich weiß gar nicht, was damit auf sich hat, aber ich denke mal, da muss man dann damit, da stellt man ein, wie lange man noch da ist. Kann man ja mal schauen. In anderen Büchereien weiß ich, ist es so, du kriegst nie Plätze. Also ich bin oft in Amerika gedenkt, Bibliothek, und da ist es mal so voll. Na, ist damit nicht den ganzen Tag da drin sitzt, ne? Also ich kann ja nochmal sagen, also wie gesagt, Jakob und Wilhelm Grimm, Zentrum der Humboldt-Uni, und das Gebäude vereint die Zentralbibliothek der Universitätsbibliothek der HU und den Computer- und Medienservice der Humboldt-Uni. Benannt nach den Gebrüder Grimm, ist klar. Am 12. Oktober 2009 wurde das Ding eröffnet, also es feiert dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Okay. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass schon so lange da ist. Und hier steht noch, rund 2 Millionen Bände sind hier zu finden. Und es handelt sich damit um den größten zusammenhängenden, in Freihandaufstellung verfügbaren Bibliotheksbestand im deutschsprachigen Raum. Okay. Na, hier steht noch als Fakt, neben der alten Zentralbibliothek sind hier 12 ehemalige Zweigbibliotheken der Geistes- und Kulturwissenschaften sowie der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften untergebracht. Was haben wir noch? Genau, es liegt direkt an der Stadtbahn zwischen Friedrichstraße und dem Hauptgebäude der Uni. Da sind wir ja vorhin lang gefahren mit dem Bus, glaube ich. Ne? Insgesamt gibt es 10 Geschosse. Und 10. Der Schweizer Architekt Max Dudler hat es gebaut. Okay. Und vielleicht mal zu Ausmaßen. Die Hauptnutzungsfläche beträgt 20.296 Quadratmeter. René steht kurz auf, macht Selfies. Deswegen nicht wundern. Und der Kern der Bibliothek, das hat René schon angedeutet, ein einmaliger Lesesaal. Der ist nämlich 70 Meter lang, 12 Meter breit, 20 Meter hoch. Okay. Überlegen wir, 20 Meter, das sind bei 3 Meter pro Etage. Einiges. Ja, wenn man so will. Ne? Ja, wenn Stefan nach Fakten sucht, vielleicht noch auf der Fahrt hierher. Ich nehme mal an, dass die Passage teilweise mit in den Podcast wandert. Mhm. Sind wir auf der Busfahrt hierher an der ZLB vorbeigefahren, ja. Die Zentrale Landesbibliothek. Die mit den Buchstaben. Genau, die hat für die und euch, die sich das mal angucken wollen, das ist in der Nähe vom Stadtschloss. Ja, genau. Das ist eine große Stahltür und da sind ganz viele A's. Richtig. Ich weiß nicht, ob ein Buchstabe kein A ist. Kann sein, dass ich mich jetzt täusche. Das kann man im nächsten Podcast richtig stellen. Genau, lohnt sich mal vielleicht doch, sich das selber anzugucken. Auch in diese Bibliothek kann man ohne Probleme als Normalmensch, ohne Bibliotheksausweis rein. Wir sind jetzt auch einfach hier reingegangen. Genau. Sogar an der Security mit unserem Mikro vorbei. Genau. Und was noch zur Bibliothek zu sagen gibt, also die ZLB besteht aus 2 Büchereien, und zwar aus der berühmten Amerika-Gedenkbibliothek, die damals ein Geschenk an Berlin war von dem amerikanischen Besatzungsmacht. Ja. Und die Mitgliedschaft in einer Bibliothek kostet im Jahr für einen Erwachsenen, ich glaube, 10 Euro aktuell im Jahr. Und man kann sich so viele Bücher mitnehmen, wie man will. Gibt es kein Limit, ja. Gibt kein Limit. Man kann die für 2 Wochen behalten. Mhm. Kann die dann verlängern, ohne vorzuzeigen, das ist ja alles digital übers Internet. Genau. Kann sie dann nach 4 Wochen, muss man sie einmal am Automaten vorzeigen. Der Automat scannt es und dann weiß er Bescheid, dann kann man sie wieder behalten. Damit das Buch noch existiert. Genau, das längste, was ich mal hatte, war fast ein Jahr lang hatte ich ein Buch. Und hast du Ärger bekommen? Nö, gar nicht. Achso, weil er immer wieder. Immer verlängert. Okay. Wenn eine Vormerkung drauf ist, dann geht es natürlich nicht. Ne? Ja. Wenn dann man ein Buch aus einer anderen Bibliothek in einem anderen Stadtbezirk haben will, dann zahlt man Euro, dass das transportiert wird. Also es ist eine wirklich, wirklich tolle Angelegenheit. Man kommt günstig an Bücher, also es ist kein großer Aufwand. Ja. Lohnt sich natürlich nur, wenn man wirklich liest. Und jetzt ist die Frage. Die Zeit fehlt mir. Die Zeit fehlt dir. Wie lange fährst du zur Und die Arbeit? Konzentration. Ja, ich will in der U-Bahn keine Bücher lesen. Echt nicht? Nee. Also ich muss sagen, ich verbringe sehr viel Zeit mit Lesen, gerade auf dem Weg unterwegs zur Arbeit. Echt? Nee, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ja. Also ich lese auf einem Arbeitsweg fast 20 bis 30 Minuten. Hm. Ja. Und es ist schon eine sehr schöne Deswegen bist du auch so gebildet. Vielleicht, ja. Du weißt ja auch, wie hieß der Begriff nochmal? Vomitieren. Vomitieren. Ich habe Tier verstanden. Okay, das Buch hat es zum Beispiel in meine Bibliothek geschafft. Ah, siehst du? Nein, ich werde dieses Buch durchblättern und werde es dann in die nächste Bücherzelle stellen, mit Sicherheit. Ne? Ja. Genau, und so nehmen halt die Bücher ihren Weg. Witzig wäre, wenn du so ein Buch in die Bücherei stellst, was da wohl passiert. Und dann nimmst du den Stapel, gehst raus. Wie? Ist ja so eine große Bücher. Das ist aber eine schöne große Bücherzelle. Es gibt übrigens so eine Bücherschränke. Ich habe Schritte gehört. Ja. Es gibt so eine Bücherschränke oder Bücherregale auch an anderen Orten, also nicht nur als Bücherzellen. Es gibt hier so einen Lebensmittelmarkt, der heißt Sia Plus. Und der hat Bücher. Nee, kann ich heute ein bisschen irritiert machen, weil ihr gerade mal vorbei seid. Ja. Aber alles gut. Alles gut. Vielleicht ist das auch unsere Begleitung. Sia Plus. Das Sia Plus ist so ein Laden, der verkauft Lebensmittel, die im Supermarkt nicht mehr verkauft werden dürfen. Und der verkauft es sehr günstig. Und die haben in der Regel auch Prinzip. Ein sogenanntes Bücherregal, wo man dann eben so eine Bookcrossing-Bücher oder Bücher, die man nicht mehr lesen will, reinstellen kann. Ja. Interessant. Ja. Also wie gesagt, eine völlig neue Dimension für mich, weil ich mit Büchern, also gerade so in dem Bereich, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal in der Bibliothek war. Das ist interessant für dich, die Java 1 Fibel. Ja. Ist es das Java? Nee. Doch Medien 2000. Das sind Medienbücher, glaube ich, hier Fachbücher. Könnte durchaus sein. Greatest Literature of the Eastern World. Können wir nachher mal einen Blick reinwerfen. Text? Oh, Junge, Text. Ja. Diese Schriftauszeichnung TXS. TXS. TX. Latex. Ach, von Latex? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Fachgespräch, sorry. Ja. Ach, oh, Fachgespräch. Aber wir müssen an unsere Hörer denken. Hier unten, guck mal, Unix. Ich sag, das sind die Computerbücher. Wir haben uns gut hingehangen hier, ja. Hingesetzt. Was ich noch erwähnen wollte, also nochmal zu dem Inhalt dieser Riesenbibliothek. Es gibt eine kleine Cafeteria, Räume für Videokonferenzen, ein Auditorium mit rund 180 Plätzen, 8 Gruppenarbeitsräume, 55 Einzelarbeitskabinen und insgesamt stehen 1200 Arbeitsplätze zur Verfügung. 500 Arbeitsplätze sind mit Rechnern ausgestattet. Du musst dich jetzt mal nach vorne beugen. Hallo. Ja. René ist hier so mediengeil. Ich weiß gar nicht, was er mit den ganzen Videos macht. Ich habe Angst. Das ist einfach nur, um euch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben, ja. Wie wir das hier machen. Genau, geil. Unser Ziel ist doch, dass das auch mit Publikum, mit Live-Publikum wird. Stellt euch mal vor, wir wären hier zu 60 hergekommen. Ja. Hätten wir hier uns einen schönen Platz irgendwo. Bitte so. Genau. Ja. Ja, nächstes Mal gehen wir in den Lesesaal und setzen uns da vorne hin, wo die Frau. Der ursprüngliche Gedanke war ja tatsächlich, dass wir uns noch ein Bier mit reinnehmen. Ja. Na, aber ich glaube, das wäre ein bisschen blöd angekommen. Hab schon überlegt. Hast du noch Fakten? Das waren eigentlich die Fakten. Ich finde das total beeindruckend, das Gebäude, muss ich echt sagen. Kann ich nur bestätigen. Genau. Es ist riesig, so viele Etagen und wir sind ja nicht mit dem Aufzug, sondern wir sind, müsst ihr euch so vorstellen, du stehst unten und dann gehen ganz viele Treppen nach oben, einmal gerade durch. Ja, es sieht total, ja. Also architektonisch. Da hast du ein Foto gemacht, glaube ich. Ne? Meisterstück. Ja. Echt irre. Da muss auch dazu sagen, es gibt ja diverse Bibliotheken, ja. Wie wir schon gesagt haben, und jeder für sich hat irgendwas, so einen coolen Charakter. Echt? Ne? Ja, ja. Okay. Also es gibt noch eine andere Humboldt-Uni-Bibliothek. Ich habe jetzt aber vergessen, wo die ist. Die habe ich nur auf Fotos gesehen. Das lohnt sich, ja. Okay. Aber wie gesagt, also irgendwie ist man da schon ziemlich beeindruckt hier von der Menge an Büchern. Und wie kommt man da ganz oben an die Bücher? Mit diesen Hockern, ja, die wir gerade haben. Da muss man auch dazu sagen, wir hatten eigentlich vor, ich war an einem Samstag hier gewesen, ja. Und da waren die Sitzplätze alle frei. Also man hat hier richtig schöne Tische, dann sitzt man so mit Blick auf die S-Bahn, was wir jetzt ja auch durch so eine Schießscharte haben, so ein schmales Fenster. Und ich dachte eigentlich, dass wir so einen Platz abkriegen. Das Problem ist, die sind komplett voll gewesen jetzt. Und wir wollten uns jetzt natürlich auch nicht zwischen Leute setzen. Das sind vereinzelte Tische frei. Wir hätten noch sagen, dann geht doch woanders hin. Genau. Wir hatten schon vor, in den Lesesaal zu gehen und zu sagen, so, ganz kurz mal Ansage hier, wir würden jetzt hier gerne aufzeichnen, es wäre toll, wenn ihr jetzt ein bisschen ruhig seid. Genau. Ja, das und geht natürlich. Jetzt haben wir uns stattdessen zwischen so eine Bücherregale gesetzt, um jetzt nicht so viel Aufsehen zu erregen, auf so eine Hocker, die kennt man, die aussehen wie Eimer, wie umgedrehte Eimer. Mit Rollen. Mit Rollen unten und sitzen jetzt quasi auf diesen Eimern. Genau. Zwischen den Regalen und zeichnen für euch den Podcast auf und genau mit diesen Dingern kommt man oben an die Bücher. Das dachte ich mir schon. Ich frage mich gerade, welche Bücher ganz oben stehen. Die, die selten gelesen werden? Die interessanten Bücher. Wonach sind die angeordnet? Ja. Und vor allen Dingen weiß ich, wenn ich hier reingehe und ich suche ein Computerbuch, wo ich hin muss. Genau, also das ist ganz einfach. Du nimmst dir, setzt dich vorhin der Computer, den habe ich jetzt hier aber nicht gesehen, sonst sind die Büchereien. Achso, und da hat man das Verzeichnis. Und da gibst du ein Suchwort ein und dann bekommst du diese Nummer. Und weiß in welcher Etage. Hier steht zum Beispiel drauf 89A1162. Und somit weißt du ganz genau, welcher Standort, ja. Wo dieses Buch ist. Interessant, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch ein bisschen rumstreuen. Ja. Oder ob du noch irgendwas zum Thema Buch und. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Sag nicht Peterchens Mondfahrt. Nein, Elasticsearch. Ach, wirklich? Ja. Okay. Ja, ihr könnt damit wahrscheinlich nichts anfangen. Elasticsearch. Die Computerprofis ist eine, schon. Technologie. Suchindizierung, Suchengine. Genau, für JavaScript. Ist egal. Ach, ist für alles möglich. Ja. Ja, interessant. Genau. Ich habe da einen kleinen Tipp noch, wenn man sich gern daran erinnern möchte, welche Bücher man gern gerade liest. Eine App. Eine App, genau. Und zwar heißt die App. Ich muss mal Geräusche machen. Die App heißt Goodreads. Mhm. Und da ist es so, dass ich mache das mal vielleicht ein bisschen mit Video. Ich glaube, du brauchst das Mikro nicht. Achso, du hättest es näher an mich, ne? Und zwar ist es so, da trägt man die Bücher, die man gerade liest, ein, ja, und kann den Fortschritt, wie lange man, wie weit man schon ist, da eingeben. Und hat nachher auch eine Liste der Bücher, die man gelesen hat. So, dann gehe ich mal auf meine Bücher. Ein lebenslanges Archiv. Ja, oder wenn man mehrere liest, dann braucht man. Dann weißt du, was du gelesen hast. Genau. Und was auch gut ist, man kriegt Bücher vorgeschlagen, die auf denen basieren, die man selber gelesen hat. Mhm. Und was ich immer mache, wenn ich ein Buch, irgendwo ein interessantes Buch, was höre, dann gebe ich das hier ein auf meine Leseliste. Ne? Okay. Und wenn ich ein Buch lesen will, dann gehe ich durch die Leseliste durch, sortiere mir die nach Bewertung in dieser Plattform. Ja. Ne? Sonst, das kann man auch bei Amazon machen. Genau, und jetzt, ich habe jetzt dieses Jahr schon gelesen, jetzt kann man ganz stolz kann ich sagen, ich habe dieses Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher schon gelesen. Jeden Monat eins. Stimmt. Genau. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel gebracht. Also ich kann es nur empfehlen. Ja. Ja. Stimmt. Aber du liest ja Fachbücher. Ja. Und ich lese auch viele Internetseiten. Das kommt ja auch noch dazu. Genau. Also es ist ja auch eine Art von Lesen. Ja. Wobei ich sagen muss, in Zeiten von Netflix ist es auch schwierig, Bücher zu lesen. Ja. Und vor allen Dingen in der stressigen Arbeitswelt lässt man sie wahrscheinlich eher berieseln, als irgendwie konzentriert zu lesen. Ja, Social Media lenkt einen ja auch ab. Genau. Podcast hören lenkt ab. Ja. Ne? Also es wäre toll, wenn ihr beim Podcast hören jetzt nicht nebenbei ein Buch lest, dann wäre ich jetzt beleidigt. Dann schreibt uns das. Genau. Für alle, wir haben einen kleinen Test vorbereitet. Wir fragen euch dann damit ab. Worum ging es in dieser Sendung? Es war ja wirklich so, das Feedback, was ich bekommen hatte, ne, was positiv war zum Podcast, dann fragte ich so, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, worum ging es denn in dem Podcast, weil ich rausfinden wollte, welcher es war. Ja. Und dann war, ich sag, da ging es um Berlin, um Geocaching. Wusste derjenige nicht. Das ist halt die Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Und vielleicht. Wäre ihm später vielleicht wieder eingefallen. Sollten wir die einfach bedienen, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne. Hast du Bock auf Flachwitze? Aber nicht so laut lachen. Das ist ja eine geile Challenge. Ja. Richtig, ich will Witze in der Bücherei erzählen. Ja. Und dann nicht lachen. Warte, dann. Ja, erzähl doch mal zwei Flachwitze. Okay, wir machen mal. Ich erzähl mal zwei Flachwitze. Einen kleinen Augenblick. Ich suche mir mal die besten gerade raus. Ruf Stefan ein Foto von dir. Ja, auf deinem Handy, in der Bücherzelle. So, pass auf. Notiz an mich, heiße Backbleche sehen genauso aus wie warme Backbleche, wie kalte Backbleche. Hast du den jetzt versaut? Aber tun unterschiedlich toll weh. Hast du den jetzt versaut, den Witz? Ja, du weißt das doch, ich krieg das immer nicht hin. Vielleicht sollte ich professioneller Witzerzähler werden. Okay, dann habe ich noch einen, pass auf. Wollen Sie ein Bier für Ihre Frau? Jo, klingt nach einem fairen Tausch. Stefan, du musst lachen. Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Hammersbald. Der ist gut. Und wieder ein Tag, an dem ich Algebra nicht gebraucht habe. Ja, das haut allerdings wirklich. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr zu dick seid, fragt nicht eure Freunde. Lasst euch von einem Kind malen. Ja. Okay. Was sagen amerikanische Schauspieler, wenn sie am nächsten Tag nicht arbeiten müssen? Morgan Freeman? Yeah. Also, wir machen... Der ist ein bisschen... Pass auf, den zeige ich dir nur. Du darfst ihn vorlesen, wenn du willst. Da müssen wir doch wirklich Ü18 machen. Ich sage, das dreht sich durch den ganzen Podcast hier. Ich habe noch einen ganz guten. Also, kleiner Tipp für euch noch. Für Vorstellungsgespräch. Wenn ihr gefragt werdet, was eure Stärken sind, dann sagt ihr, ich bin geheimnisvoll. Und wenn gefragt wird, daraufhin gefragt wird, inwiefern, dann sagst du, tja. Das ist es. Ja, ja, sehr gut. Liebe ist, wenn beide beim Waldspaziergang zurückkommen. Das ist wahre Liebe. Ja, nicht schlecht. Erstes Date im Restaurant. Und was ist dein Lieblingsgericht? Das OLG Hamm. Genau, da hab ich nämlich auch gerade dran gedacht, als ich das gehört habe. Gut, nee, also jetzt haben wir eure kurze Aufmerksamkeitsspanne auch bedient. Wir haben alle mal kurz gelacht. Wenn ihr wollt, dass wir mal einen ganz einstündigen Podcast Flachwitzen machen, dann, in der Bibliothek, dann schreibt uns, genau. Oder auf dem Friedhof. Genau, also, wenn ihr wollt, dass wir auf einem Friedhof einen einstündigen Podcast mit Flachwitzen machen, mit der Bedingung, dass jeder von uns ein Megafon vor dem Mund hat, festgebunden, dann sagt uns Bescheid. Ja. Wir sind für jede Schandtat bereit. Und der, der es vorschlägt, darf sogar mitkommen. Okay. Achso, der, der es vorschlägt, das war ja ich. Ja. Gut. Du bist ja eh dabei. Wir verlosen unter den Zuschauerplätzen. Wir verlosen Zuschauerplätze unter denen, die dafür sind. Ja, dazu müssen wir uns aber eine lange Mail schicken. Wir lassen vielleicht die, warum wir unseren Podcast so gerne hört. Ja. Und ihr müsst ihn 10 weiteren Freunden empfehlen. Eine Kennmail? Nein, natürlich nicht. Wisst ihr nicht. Ja. Dann sag doch nochmal die Kontaktmöglichkeit. Genau, also ihr könnt uns eine... Du kennst sie doch aus. Ja, natürlich. Nach so 4 Jahren. Ihr könnt uns eine Mail schicken an podcast@juba.de. Korrekt. Ihr könnt uns auf Instagram mit dem, hinter dem Account, hinter, ihr könnt dem Account podcast.iidi folgen, mhm, und dort einen Kommentar abgeben oder uns eine Direktnachricht schicken. Sehr gut. Ihr könnt uns per Twitter, und zwar unter dem Account podcast_iidi, ebenfalls eine Direktnachricht schicken oder kommentieren. Ja. Ihr könnt Stefan anrufen und dann, warte, müssen wir nachgucken, das Telefon machen. Die kann ich rausbieten. Nein, aber das sind genug Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt auch, was ihr auch machen könnt, ihr könnt bei iTunes oder Google Podcast, da wo ihr uns übrigens auch abonnieren könnt, könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auf die Webseite gehen, bringt nichts, ne, podcast.juba.de. Da ist nur die Mail verknüpft. Ja, aber da findet ihr auch nochmal alle Zugänge. Da findet ihr alle Zugangsmöglichkeiten, genau. Sehr gut. Und mehr Kontakt geht eigentlich gar nicht. Nein. Alles andere wäre mir schon auch das zu viel. Das sollte reichen. Ja, das wäre mir auch zu viel. Ein bisschen so Distanz muss schon sein. Ja, genau. Ne? Ja. Genau. Ja, finde ich auch. Also es ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So ein Podcast in einer Bibliothek hat schon was. Ja. Ja. Vielleicht regt das ja auch eure Ideen an. Sagt uns mal, wo ihr gerne wollt. Die spektakulärsten Orte für einen Podcast. Ja, aber da weiß ich schon, dass das Artemis ganz vorne ist. Ich sage ja doch Ü18. Also immer wieder, guck mal. Sagt uns einfach, welche Themen euch interessieren. Beim Fallschirmspringen oder so. Wir reden auch gerne über Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Weil, so wie heute? So wie heute. Bücher, hä? Guck mal, ey, die sind aus echtem Papier. Die sind, hau ich mal, aus richtigem Papier. In bunt. Richtiges Papier. Ja, mach mal nochmal, das ist doch... Boah, das ist so klingt ein Buch. Ja. Ist ja krass, und wie schwer sowas ist. Es gibt dünne und dicke, große, kleine Bücher. Ey, das Inhaltsverzeichnis ist gar nicht verlinkt. Du musst wirklich... Kann man da nicht raufklicken? Nee. Ey, ist ja ein scheiß so ein Buch. Würde ich mir nicht kaufen. Nee. Ja. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen lesen. Genau. Und ich gehe nach Hause. Nein. Ja, ich würde sagen, wir hören uns. Wir haben jetzt auch gar kein Gefühl, wie lange dieser Podcast war, weil wir halt viele Szenen aufgezeichnet haben. Im Bus kommen. Und so. Ist egal. Es hat tierischen Spaß gemacht. Definitiv. Nee. Und du siehst, Outdoor-Podcasts sind einfach genial. Ja, du hast mich überzeugt. Ja, siehst du. Und dann schauen wir mal, ob du nächstes Mal dabei bist. Du klärst mal deinen Urlaub ab. Ja, richtig. Und eventuell hören wir uns in 2 Wochen zusammen wieder. Und dann oder halt nicht. Uns irgendwas ein. Genau, ja. Ausfallen wird er nicht, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch sicher. Da können wir nächstes Mal endlich mal über Fußball 2 Stunden lang reden. Dann nächste Woche mal der 3-Stunden-Podcast. Genau. Man muss ja mal probieren. Ja. Stefan beim Fußballspiel zuhören. Richtig. Ja, aber sehr schön. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Vielen Dank. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Die Witze haben euch Spaß gemacht. Und vielleicht haben wir euch inspiriert, mal wieder in die Bibliothek zu gehen. Genau, das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ja, mich auch. Ja, ich finde es auch, Stefan, du solltest dir jetzt gleich hier, du kannst dich ein paar Bücher ausbauen. Genau, ich habe eigentlich eher so schlaue Freunde sonst. Ach so, ja. Ich weiß, wie hieß das Wort nochmal? Ich habe es mir nicht gemerkt. Vomitieren. Das wird heute so ein Running Gag durch den Podcast. Gut. Ja, gut, dann euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns oder wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke, René, für deine Zeit hier. Ja, danke. Und ja, bis in 2 Wochen. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Nicht so laut. Ja. Psst. Psst. Hey. Nicht so laut. Ja. Psst. Da habe ich auf Aufnahmen gedrückt. Okay. Hey, 2 Sekunden Konzept. Wir sollten unseren unsere Sendung im Fahrstuhl machen. Spontan. So von einmal von unten nach oben durch. So, okay. Oben angekommen, Halbzeit. Keinen Ärger kriegen. Hatte ich dir erzählt, dass ich fast festgenommen worden wäre von einem Kaufhausdetektiven, von einem Ladendetektiven, weil ich eine Melone fotografiert habe? Industriespionage. Ist die Frage, welche Melone? Ja. Nee, da hat es mir gesagt, die Melone, es kann ja sein, dass die im anderen Lidl billiger ist. Und da dachte ich so, hä, da kann ich auch durch den Laden laufen. Du wolltest, genau. Und in mein Diktiergerät die ganzen Preise sprechen. Das würde er eh nicht merken. Ja. Das heißt, um ein Haar würde ich nicht hier stehen. Er war großzügig, der war super großzügig gewesen. Ja, echt? Er hat mich gehen lassen. Gegen Geld? Nee. Nee, ich hab bei Google Street View hatte ich es ja nicht gesehen. Aber ich habe ein Bild heute in der Wiki-Liste gesehen. Grün-orange, glaube ich. Da war so ein, ja, genau. War wie so ein Ampelmännchen, ne, glaube ich. Da ist er, ja, sehe ich doch. Du bist ja echt der Touristenführer. Ja. Hier kommen wir jetzt gleich auf der rechten Seite. Kommt jetzt gleich die Efeskathedrale. Hier sehr schöne Wohnhäuser, aber für dein und mein Portemonnaie leider nicht geeignet. Das weißt du doch gar nicht. Ja, kann ich bei dir wohnen. Ja. Neulich dann an der Haltestelle kamen Touristen, haben sich versprochen, wo der Kölner Dom ist. Ich wollte dann mit dem Berliner Dom. Okay. Da haben wir gedacht, mal in Spanien. Nicht so laut. Ja. Psst. Was ist das hier alles? Vogel. Das sind wir, was? Goethe. Hier ist das Biggie B. Ist auch fies, wäre die Bücher umsortieren. Die sind wirklich alles? Ja. Hast du noch nie eine Bücherei? Doch, als Kind. Da musste ich. Uschebnik Latinskogo. Dann musst du hier oben rechts auf Übersetzen klicken. Dann geht es doch. Nee, ich habe ja Deutschleistungskurs gehabt, weißt du. Voltaire, wo war mein Deutschleistungskurs? Ist nicht übel. Also, Hütchen ab. Wenn in jedem dieser Bücher nur ein schlauer Satz steht, dann bist du richtig schlau. Ja. Ey, so ein Trinkspiel hier drin machen. Das Verschritt muss dann auch schon wohl. The Handbook of Chemistry. And Physics. Das ist der Wahnsinn. Mhm, nicht so laut. Psst.